Ihr betet für die armen Seelen im Fegefeuer und bezahlt Messen und Gebete für sie und sorgt und kümmert euch ab? Mein Gott, lasst die armen Seelen arme Seelen sein. Ihr macht sie nicht reich noch glücklich, nicht kalt noch warm. Wo die sind, gelangen unsere Gebete, gelangt unser Schluchzen nicht hin. Hier ist das Fegefeuer. Hier ist Geschrei und Kampf, Elend und Not, Kälte des Herzens und Wahnsinnsglut. Hier soll euch das Feuer auf die Fingernägel brennen. Hier werft die Brände in die Masse und lasst eure Flammen leuchten. Hier mitgekämpft und geglüht zu haben, ist höheres Verdienst, höheres Glück und gibt euch einmal höheres Recht auf ewige Ruhe, als quietistische, bezahlbare Gebete für andere zu lassen. Fern vom Schuss, fern von den Flammen. Oskar Panizza.